Woran man die Juden erkennt. In der 7. Knabenklasse des Lehrers Birkmann geht es heute recht lebhaft zu. Der Lehrer erzählt von den Juden und das interessiert die Jungen ganz besonders. Lehrer Birkmann hat auf die Tafel Bilder von Juden gezeichnet. Die Buben sind begeistert. Selbst der Faulste unter den Schülern, der Schnarch-Emil, ist ganz bei der Sache und schläft nicht, wie dies in anderen Unterrichtsstunden so häufig der Fall ist. Lehrer Birkmann ist aber auch ein feiner Lehrer und alle Kinder haben ihn gern. Am meisten aber freuen sie sich, wenn der Lehrer vom Juden erzählt. Und das kann Herr Birkmann meisterhaft. Er hat in seinem Leben die Juden genau kennengelernt und er versteht es, das alles so spannend zu schildern, dass die Buben am liebsten jeden Tag Judenstunde hätten. Lehrer Birkmann blickt auf die Uhr. Es ist gleich 12 Uhr, sagt er. Wir wollen nun zusammenfassen, was wir in dieser Stunde gelernt haben. Wovon haben wir gesprochen? Alle Kinder heben den Finger. Der Lehrer ruft Karl Scholz auf, einen kleinen Knirps in der ersten Bank. Wir haben darüber gesprochen, woran man die Juden erkennt. Gut, nun erzähle einmal darüber. Der kleine Karl greift nach dem Zeigestock, geht hinaus zur Tafel und deutet damit auf die Zeichnungen. Den Juden kennt man meistens an seiner Nase. Die Judennase ist an ihrer Spitze gebogen, sie sieht aus wie ein Sechser. Daher nennt man sie Judensechser. Gebogene Nasen haben auch viele Nichtjuden, aber bei ihnen ist die Nase nicht unten, sondern schon weiter oben gebogen. So eine Nase heißt man Hakennase oder Adlernase. Sie hat mit der Judennase nichts zu tun. Recht so, sagt der Lehrer. Aber man kennt den Juden nicht nur an seiner Nase. Der Knabe erzählt weiter. Man kennt den Juden auch an den Lippen. Seine Lippen sind meist wulstig, oft hängt die Unterlippe etwas herab. Dazu sagt man Schleppern. Und an den Augen erkennt man den Juden auch. Seine Augenlider sind meistens dicker und fleischiger als die unseren. Der Blick des Juden ist lauernd und stechend. Man sieht ihm schon an seinen Augen an, dass er ein falscher, verlogener Mensch ist. Der Lehrer ruft einen anderen Schüler auf. Er heißt Fritz Müller und ist der Beste in der ganzen Klasse. Fritz geht zur Tafel hinaus und erklärt. Die Juden sind meistens klein bis mittelgroß. Sie haben kurze Beine, auch ihre Arme sind häufig sehr kurz. Viele Juden haben auch krumme Beine und Plattfüße. Sie haben oft eine niedrige, schiefe Stirne, man sagt dazu fliehende Stirne. Viele Verbrecher haben so eine Stirne. Auch die Juden sind Verbrecher. Ihre Haare sind meist dunkel und oft gekräuselt wie beim Neger. Ihre Ohren sind sehr groß und sehen aus wie die Henkel einer Kaffeetasse. Der Lehrer wendet sich an die Schüler. Passt mal auf, Kinder, warum sagt denn der Fritz immer, viele Juden haben krumme Beine, oft haben sie eine fliehende Stirne, meistens sind ihre Haare dunkel? Nun meldet sich der Heinrich Schmidt. Ein großer, kräftiger Junge in der letzten Bankreihe zu Worte. Nicht jeder Jude hat diese Kennzeichen. Mancher hat keinen richtigen Judensechser, dafür aber richtige Judenohren. Mancher hat keine Plattfüße, dafür aber richtige Judenaugen. Es kommt vor, dass mancher Jude auf den ersten Blick überhaupt nicht als Jude zu erkennen ist. Mitunter gibt es sogar Juden mit blonden Haaren. Wenn wir die Juden mit Sicherheit von den Nichtjuden auseinanderkennen wollen, dann müssen wir schon ganz genau hinschauen. Aber wenn man gut aufpasst, dann merkt man sofort, ob man es mit einem Juden zu tun hat. Sehr gut, lobt der Lehrer. Und nun erzählt mir noch von den anderen Kennzeichen, an denen man einen Juden von einem Nichtjuden unterscheiden kann. Richard, komm du mal heraus. Der Richard Krause, ein lachender blonder Junge, geht zur Tafel. Und dann legt er los. Man erkennt die Juden an seinen Bewegungen und Gebärden. Der Jude wiegt mit dem Kopf hin und her, sein Gang ist schleppend und unsicher. Wenn der Jude spricht, dann fuchtelt er mit den Händen herum, man sagt, er mauschelt. Seine Stimme schnappt oft über. Der Jude redet fast immer etwas durch die Nase. Oft hat der Jude auch einen widerlichen, süßen Geruch. Wer eine feine Nase hat, der kann den Juden sogar riechen. Der Lehrer ist zufrieden. So ist es recht, Kinder. Ihr habt sehr gut aufgepasst. Und wenn ihr auch im Leben draußen gut aufpasst und die Augen offen haltet, dann werdet ihr nicht vom Juden getäuscht werden. Dann geht der Lehrer zum Pult und wendet die Tafel um. Auf der Rückseite ist ein Spruch geschrieben. Die Kinder lesen ihn laut vor. Aus eines Juden Angesicht der böse Teufel zu uns spricht, der Teufel, der in jedem Land als üble Plage ist bekannt. Wenn wir vom Juden frei sein sollen und wieder glücklich froh sein wollen, dann muss die Jugend mit uns ringen, den Teufelsjuden zu bezwingen.